Abschnitt 21 aus David schlägt die Harfe von Richard O. Frankfurter. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Gesang der Nacht, Teil 3. Mancherlei hatte man Abisak angedeutet, schadenfrohe halbe Bemerkungen, ihr unverständliche giftige Scherzworte, aber niemand hatte ihr recht Rede gestanden, selbst in dem Pfuhl des Haremsklatsches zog die lüsterne Geschwätzigkeit sich in den vertrauten Schlamm und vermaulte sich, wenn Abisak die klaren großen Augen hob. Scheu, ausweichend lenkte man ab. »Bist ja Tamars Schützling, bist ihr befreundet, frag sie doch selbst.« Arglos hatte sie es eines Tages getan, ahnte nicht, welchen Sturm sie in der Freundin erregte. Prüfend, schweigend blickte die sie an. Nein, hier forschte keine Frauenneugier gleichgültig gegenüber dem fremden Unglück, begierig nur auf Stoff zu gedankenlosem Geruddel. Hier war ein echtes, ehrliches Mitgefühl, Anteilnahme am liebgewonnenen Nächsten. War es nicht Pflicht, die Ahnungslose aufzuklären, am eigenen Beispiel zu lehren, zu warnen vor den unbekannten Gefahren der Umgebung? So hatte sie ihr zugesagt, sie in alles einzuweihen, wenn die Stunde dazu gekommen. Nun machte Abisak ihre Forderung geltend. Nur kurz zögerte Tamar, schob die Lippen fest zusammen. Ein schwerer Atemzug, Entschlossenheit dann, sei's drum, einmal musste es doch geschehen, und jetzt gerade, ja, gerade jetzt. Jetzt wollte sie sich ganz entschleiern, ihr wehes, zuckendes Leid aufdecken, sich völlig ausliefern, schonungslos. Sie hatte Buße zu tun für ihre unreinen Gedanken von vorhin. Sie wollte büßen in der Preisgabe der eigenen Erniedrigung und Schwäche. »Ich bin aus altem, vornehmem Geschlecht, Abisak. Nicht nur David, dessen Vorfahren auch schon zu den Fürsten in Juda zählten, auch meine Mutter Maachas ist aus königlichem Hause. Ihr Vater Tamais herrscht heute noch zu Geshur. Mein Bruder Absalom und ich sind unter allen Kindern Davids die einzigen, die sich solcher Abstammung rühmen können, denn unter den anderen Frauen Davids ist nur noch eine einzige eines Königs Sprössling, Michal, die Tochter Sauls, aber sie hat ja keine Kinder. Das gab uns Geschwistern eine Sonderstellung. Mochten die anderen sie vielleicht auch nicht anerkennen, sogar über das, was sie unsere Einbildung nannten, spotten, so trugen wir doch den Kopf steif und sahen auf die übrigen hinab und fühlten uns von besserem Fleisch, von edleren Säften als sie. Von Kindheit an war ich deshalb für Stolz verschrien, nicht mit Unrecht, und wurde gemieden. So lag, was meine Mutter mir als Auszeichnung gerühmt hatte, wie eine Last auf mir, schloss mich aus dem Spiele der anderen, zwang mich, gleichgültig zuzusehen, obschon ich am liebsten hineingesprungen wäre, um mitzutollen, die Wildeste zu sein unter den Ausgelassenen. Und ich lernte früh schon, dass Vornehmheit die schlimmste Absonderung, die törichteste, weil freiwillig gewählte Einsamkeit bedeutet. Aber sie hat doch auch ihr Gutes. Ich hielt mich nicht mit Nichtigkeiten auf, die sonst das Leben junger Mädchen ausfüllen. Der Ehrgeiz, meine eingebildete hohe Stellung in allem zu rechtfertigen, ergriff mich. Schneller, besser, gründlicher als die Altersgenossen lernte ich alles, was man von uns Mädchen verlangte. Meine Wirkarbeit war die kunstvollste, zeigte die schönsten Muster und Farben. Brot, das ich angesetzt, war am besten durchsäuert, im richtigsten Augenblick dem Backofen entnommen, und wenn ich auch ganz gelangweilt und lässig tat, so war es mir doch sehr angenehm, wenn selbst ältere, ja, verheiratete Frauen mich um Rat über dies und das befragten. Das Urteil meines Geschmackes war im Harem die höchste Entscheidung. Bald aber genügte mir das nicht, mich gelüstete nach mehr, nach dem Wissen der Männer. Da traf es sich gut, dass Absalom, nur ein wenig älter als ich, sehr aufgeweckten, eifrigen Geistes ist. Ich horchte auf alles, was man ihn lehrte, verstand und behielt vieles besser als er. Das Gesetz Moses und die Erzählungen aus der Vorväterzeit prägten sich fest meinem Gedächtnis ein, und das Herz schlug mir hoch, wenn ich von den großen Müttern unseres auserwählten Volkes hörte, von Sarah, Rebekka, oder der Retterin und Richterin Deborah. ihnen zu gleichen, in fernste Geschlechter meinen Namen zu tragen. Das schien mir des Lebens wert und war das Ziel meiner Hoffnungen. Manches hörte ich, die man unbeachtet in ihrem Winkel lauschen ließ, wie man glaubte, in einen Tand oder eine Handarbeit vertieft, was nicht für Mädchenohren bestimmt war und was ich aufnahm, ohne es recht zu begreifen. Später ward es mir fürchterlich klar. Damals waren es nur dunkle Worte, andeutungsreiche Warnungen vor Gefahren für junge Männer, unter denen ich mir nichts Rechtes vorstellen konnte, denn ich kannte den Sinn der Worte Buhlerin und Verführung und dergleichen nicht. Zu fragen getraute ich mich nicht. Ängstlich, man könnte mir dann mein Horchen untersagen. Es galt ja nicht als ziemlich, wenn Frauen sich allzu viel mit den Angelegenheiten der Männer befassen. So blieb mir damals auch der Sinn des Schicksals unserer Ahnin verhüllt, obschon gerade sie mich besonders beschäftigte. Denn nach ihr, Tamar, der Stammesmutter von Juda, war ich benannt. Still und verschlossen, so wuchs ich heran, schweigsam, aber doch voll reger Gedanken. Mein Früchtedrang kam, und ich schämte mich sehr, aber doch war mein Leib mir ein frohes Geheimnis. Alles in mir bebte Erwartung, aber sorgsam hütete ich meine werbende Sehnsucht, und nach Brauch und Zucht schlug ich die Augen nieder, wenn andere Männer in der Nähe waren als mein Vater David oder mein Vollbruder Absalom. Längst hatte ich auch aufgehört, den Gesprächen der Männer zu lauschen, denn dies erschien mir selbst jetzt dreist und ungebührlich. Still hoffte ich, dass des Vaters Auge bald gnädig auf mir verweilen und mir den Gatten bestimmen würde. Ich war reif und bereit für die Liebe. Da lief eines Tages ein beängstigendes Gerücht durch den Harem. Die Stirn des Königs war umwölkt und alle blickten scheu auf seine Mienen. Amnon, der Erstgeborene, nach dem Gesetz also der Erbe des Thrones, war, so hieß es, schwer erkrankt. An einem unbekannten, merkwürdigen Gepressten. Das Orakel der Priester gab keine sichere Auskunft. Von Schweren, von Eiterfluss war nichts zu sehen. Sein Auge blickte klar, seine Haut war nicht heiß und trocken, nichts machte die Art seines innern Übels erkennbar. Doch wollte er sein Haus, das ihm David angewiesen hatte, seit er mündig geworden war, gar nicht mehr verlassen, und er magerte ständig und ersichtlich ab. Hagit, seine Mutter, war sehr besorgt, und wir nahmen alle Anteil daran, denn Amnon war stattlich und von ritterlicher Haltung, und wir liebten in ihm den Stolz unseres Geschlechtes und ehrten in ihm unseren künftigen Herrscher. So wirst du verstehen, dass ich vor Eitelkeit ganz aufgebläht wurde und mich vor Selbstüberhebung nicht zu lassen wusste wie ein aufgeplustertes Vogelmännchen, das um das Weibchen girrt und wirbt, als mir angesagt wurde, einen Kuchen für Amnon zu backen. Denn danach, so sagte man uns, stand sein Verlangen, und davon versprach er sich die Genesung. Ich Törin, ich blinde, verblendete Närrin, glaubte in meiner Gefallsucht nichts anderes, als dass der Ruhm meiner Kochkünste zu Amnon gedrungen war und dass nun den Kranken nach Speise von meiner Hand gelüstete, weil ich sie am schmackhaftesten zu bereiten verstand. Ich ahnte nicht, dass sein Leiden nichts anderes war als Verlangen nach mir, das sich heftig und plötzlich in ihm entzündet hatte. Nach meinem Rang konnte er nicht hoffen, mich unrechtmäßig zu gewinnen. Auch war ich Jungfrau, und du weißt, das Gesetz schützt die jungfräuliche Ehre mit besonderer Strenge. An eine hochgestellte Hauptfrau aber wollte er sich nicht binden. Auch nahm er wohl an, der Vater würde die Ehe mit der Halbschwester nicht genehmigen. Wenn er als oberster Richter dies auch gewähren konnte und das Geschlecht des Königs über dem allgemeinen Gesetz steht, auch solche Ehen nicht ausdrücklich verboten sind, so sind sie doch seit langem schon nicht mehr gebräuchlich. Und es ist nicht ratsam, den Unwillen der Menge durch eine Handlung zu reizen, die ihr vermessen erscheint. Schwermut ergriff Amnon, weil er keinen Weg zur Befriedigung seiner heftigen Begierde nach meinem Besitz sah. Und dies zehrte aus seinem Leibe die Kraft. Doch all dies erfuhr ich erst nachmals. Den Rat, mich durch einen Vorwand zu sich zu locken, um dann die Gelegenheit irgendwie zu nützen, gab ihm sein Freund. Ich nenne ihn dir, präge dir den Namen fest ein. Jonadab heißt er. Pest sei sein Atem, Aussatz sein Los. Noch weilt er auf Erden, denn er ist der Neffe des Königs. Wenn er meinem Hasse nicht bald erliegt und meine Verwünschungen ihn nicht verderben, so denke du an mein Unglück. Und wenn du die Macht erhältst, räche mich. Räche unser Geschlecht an diesem Verfluchten. Er riet Amnon, sich niederzulegen und beim König, wenn er nach ihm sähe, ein Gebäck von mir zu erbitten. Die Laune eines Kranken, lächelnd gewährt, man sandte nach mir und ich eilte. Vor seinen Augen knetete ich den Teig, scherzend und lustig, um ihn zu erheitern. Den besten Regeln gemäß. Ich wollte Ehre einlegen und fühlte mich auch nicht belästigt durch die Nähe des Mannes, denn er war ja krank und mein Bruder, und der Vater selbst hatte es befohlen. Da war alles recht und in Ordnung. Ich nahm die Pfanne und schüttete aus. Amnon aber wollte nicht essen. Er schickte den Diener fort, der mich zu seinem Hause geleitet hatte, und die eigenen Knechte wies er hinaus. Es schien ein störrischer Eigensinn von ihm, und alle glaubten an den Wahn eines Besessenen. Dann begab er sich in die innere Kammer, wo ein weiches Lager bereitet war, und rief mich hinein mit meinem Kuchen. Dort wolle er ihn genießen. Unschlüssig stand ich, mir war sehr beklommen, doch des Königs Weisung, und es war ja ein Leidender, da musste ich helfen und durfte vergessen, dass es der Sitte zuwiderlief, wenn ich allein blieb mit einem Mann und ihm gar folgte in sein Schlafgemach. Was nun kommt, ist brennendes Elend. Kaum war ich bei ihm, da griff er nach mir, gestand mir seine Liebe, pries mit vielen Worten meine Schönheit, die ihn weitwund gemacht, sagte, dass ich allein seine Krankheit, ich allein seine Heilung sei. Schmeichelnd und verführerisch bedrängte er mich, liebkoste meine Wangen und meine Hüften, streichelte mein Haar und machte süße Worte und drängte mich listig und unmerklich gegen das Ruhebett, bis ich niedersaß und er vor mir plötzlich kniete, meinen Leib umfasste, meine Füße küsste, den Boden vor mir mit der Stirn berührte und mit einem Aufschrei einer wilden Bitte gegen mich, die Benommene, halb Besinnungslose, sich stürzte und stürmte. »Ich kann ohne dich nicht leben, Tamar, süßestes, geliebtestes Wesen, erbarme dich meiner, erlöse mich, ich bin verrückt vor Verlangen, vor Sehnsucht, einzige Göttin, Liebe, Geliebte, du musst mir gehören, ich muss dich besitzen.« Ich war schwach, dir will ich's gestehen. Überraschend, ungeahnt überfiel mich dieser Glutstrom der Leidenschaft. Meine Sinne erwachten, meine Lust reckte sich, seine Stimme, seine Nähe, seine tastende Hand, auch etwas wie Mitleid mit seiner Not, das Alleinsein, der flüchtige, stolze Gedanke, dass es der begehrteste Jüngling, der Kronprinz, die Zierde des Landes war, der sich vor mir beugte und wand. Vor allem aber und immer wieder das Blut, das in mir sang, das in mir jauchzte, die Stunde ist da, sei sein, sei dein, vergiss die Bedenken, wirf dich hin, gib dich hin, lass dich nehmen, erobern, befreien, begnaden, du liebst ihn ja. Erfüll sein Flehen, sei glücklich, mach glücklich, vergeh in seligem Erliegen, sei Weib, werde Königin Tamar. Königin Tamar, es riss mich hoch. Wo war ich? Was ging hier vor? Wer wagte mich zu kränken? War ich nicht eines Königs Tochter, eines Königs Enkelin? Wo war meine Würde? Durfte man mit mir umspringen wie mit einer hergelaufenen Dirne vom Felde? Verwirrt blickte ich an mir hinunter. War ich das, Tamar? Wie kam ich hierher? Walte an mir nicht das lange, bunte, mit Ärmeln versehene Kleid hinunter, das zu tragen ein Vorrecht der Königstöchter ist, der Prinzessinnen, solange sie Jungfrauen sind? Der vor mir lag, verblüfft vom neu erwachten Widerstande, den er, der Frauenkundige, schon in nachgiebiger Schwäche erloschen wähnte, gefiel mir sehr. Oh, sehr! Ich liebte ihn zärtlich in diesem Augenblick. Ich wollte keinem Manne lieber zu eigen werden als gerade ihm. aber mich panzerte das Bewusstsein meiner Pflicht und meiner Stellung, festigte mich gegen ihn und gegen mich selber. Und ich sprach zu ihm, der noch vor mir kniete, und strich ihm dabei besänftigend über die Locken. »Nicht doch, mein Bruder, begehe keine Freveltat. Wo sollte ich denn meine Schande hintragen? Rede doch lieber mit dem König, unserem Vater. Er wird mich dir nicht versagen. Ich flehe dich an, entehre mich nicht und dich nicht.« Und ich fügte das heilige Wort der Warnung, das strenge Wort unserer Väter hinzu, das jeden erschreckt und jedem zu denken gibt, abwehrt und zurückführt zur Vernunft und zur Tugend. So etwas tut man nicht in Israel. Aber Tamar senkte die Stimme, dass Abisag nur mühsam ihr folgen konnte. Aber es war alles vergebens. Der Wahnsinn war in ihm, seine Seele war krank, er gehorchte nicht, er hörte nicht, wild sprang er auf, sein Auge loderte, Schaum stand vor seinen knirschenden Zähnen, er packte mich, rang mit mir, griff roh und schmerzhaft meine Hände, meine Arme, drückte sie unwiderstehlich zusammen mit zwingender Kraft, er hob mich, trug mich halb, bündelte mich nieder, ächzte, röchelte, seine Küsse wurden Bisse, seine Liebkosung, Gewalt. Gewalt, unwiderstehliche Gewalt. Und ich erlag, und ich wurde geschändet. Ende von Abschnitt 21, gelesen von Alice Stein.